Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Geschafft. Der Brief geschrieben, die brennende Liebe gestanden. Nun muss das Schreiben nur noch zur entfernten Angebeteten. Aber wie? Seebruck am Chiemsee, 5 Uhr nachmittags. Im Ort wird der Briefkasten geleert. Briefe und Postkarten kommen erstmal ins Briefzentrum Rosenheim in Kolbermoor, gut 30 Kilometer entfernt. Dort werden die Umschläge und Karten zunächst nach Formaten getrennt, dann gestempelt und maschinell sortiert. Die Post, die ins Ausland geht, landet in einem gelben Behälter mit einer speziellen Kennung. Auch etwa ein Brief nach Timbuktu, also ins afrikanische Mali. Sein erstes Ziel, das internationale Postzentrum am Flughafen Frankfurt. Nachrichten von Seebruck im Chiemgau in weit entfernte Gegenden zu verschicken, das war schon vor knapp 2000 Jahren möglich. Auch wenn der Chiemgau damals noch nicht Chiemgau hieß und Seebruck eine Römersiedlung namens Bedaeum war. Bedaeum lag an der Straße von Salzburg nach Augsburg und hatte so Anschluss an die Alpenrouten, etwa an die Via Claudia Augusta, die wichtigste Verbindung zwischen Norditalien und den Gebieten jenseits der Alpen. Über diese Straßen wurden auch Mitteilungen befördert. Dafür gab es den Cursus Publicus, eine Art staatlichen Postdienst. Er stellte während der römischen Kaiserzeit die Kommunikation zwischen Rom und seinen Provinzen sicher. Wenn also zum Beispiel ein römischer Statthalter Anweisungen erhalten sollte, wurde ein Bote mit einem entsprechenden Schreiben losgeschickt, erklärt der Historiker Veit Ditzuneit. Er leitet die Abteilung Sammlung im Museum für Kommunikation Berlin. Cursus Publicus und die Vorgängerinstitutionen waren Herrschaftsposten, wenn man so will, Herrschaftsbotendienste. Wobei diese Boten anfangs noch zu Fuß unterwegs waren, hunderte von Kilometern. Teilweise gaben sie die Nachrichten aber auch wie bei einem Staffellauf weiter. In späteren Jahren transportierten berittene Boten die Mitteilungen vom Absender bis zum Empfänger. Alle paar Kilometer gab es Stationen für einen Wechsel der Pferde oder auch der Reiter. Dieses System war aber nicht neu. Schon ein paar Jahrhunderte vor den Römern hatten die persischen Könige etwas Ähnliches eingeführt und so bereits Entfernungen von mehreren tausend Kilometern überbrückt. Die Reiterstaffetten von Kyros sind berühmt, aber auch in China gab es eine Pferdepost. Letztendlich ist der Briefverkehr so alt wie die Geschichte des Schreibens der Menschheit, dass aus wirtschaftlichen Gründen, aus politischen Gründen, aus diplomatischen Gründen Nachrichten aufgeschrieben wurden und versandt wurden. Das aber in früher Zeit mit Boten, die also den Brief, die Nachricht mitnahmen und zum Empfänger gebracht haben. Auch über Ländergrenzen hinweg. Von den Bedingungen, die ein Postdienst heute erfüllen muss, waren solche Botendienste allerdings noch sehr weit entfernt. Das, was die Post ausmacht, das ist der bedarfsunabhängige, öffentlich zugängliche Transport, die Planbarkeit der Überbringung einer Nachricht für jedermann. So etwas entwickelte sich erst etliche Jahrhunderte später. 21.15 Uhr. Die Auslandspost, in der auch der Brief nach Timbuktu steckt, ist in einem Transporter von Kolbermoor nach Nürnberg unterwegs. Vom dortigen Briefzentrum geht es weiter über die Autobahn zum Flughafen Frankfurt. Gegen 3 Uhr morgens wird das Fahrzeug am internationalen Postzentrum entladen. Eine mehrere Kilometer lange Förderanlage transportiert die Umschläge durch das Gebäude. Maschinell sortiert landet der Brief schließlich im Länderfach für Mali. Im Mittelalter wurde es mit dem Nachrichtenaustausch über große Distanzen erst einmal schwieriger. Die Ära des Cursus Publicus war mit dem Zerfall des Römischen Reiches zu Ende gegangen. Briefverkehr lief eher im näheren Umkreis ab, wenn überhaupt. Denn so viel Schriftliches war gar nicht unterwegs, wie Andreas Hahn betont. Er leitet das Archiv für Philatelie der Museumsstiftung Post und Telekommunikation in Bonn. Wer konnte damals schreiben? Das waren Kanzleien an den Höfen oder es waren vor allen Dingen Klöster, in denen geschrieben wurde. Und es waren Kaufleute. die schreiben konnten. Ein Briefverkehr zwischen Kaufleuten, den gibt es quasi immer schon und der Handel, der war auch immer schon international. Hinzu kamen im Spätmittelalter erste große Bankhäuser, die untereinander kommunizierten. Üblicherweise wurden dafür einzelne Boten mit Nachrichten losgeschickt. Besonders schnell war die Übermittlung allerdings nicht. Die Boten schafften höchstens ein paar Dutzend Kilometer am Tag. Das verbesserte sich erst am Ende des 15. Jahrhunderts, als die Idee einer zentral organisierten Postverbindung wieder auflebte. Und zwar zwischen Innsbruck bzw. Norditalien und den burgundischen Niederlanden. Der Auftrag kam von Maximilian I., erklärt Veit Dizuneit vom Museum für Kommunikation Berlin. Das Kommunikationsbedürfnis entstand, weil der Maximilian die Maria von Burgund heiratete, dadurch sein Reich größer wurde und zur Organisation der Verwaltung, der Herrschaft brauchte er den Nachrichtenaustausch. Und den Nachrichtenaustausch mit dem üblichen Botendienst, das wäre nicht effektiv gewesen, sodass er sich an erfahrene Kenner von Nachrichtenüberbringungssystemen wandte, an die Familie Taxis, die schon diesbezüglich beim Vatikan, aber auch in Oberitalien Erfahrung gesammelt haben. Diese Familie Taxis, später Thurn und Taxis, errichtete 1490 den sogenannten niederländischen Postkurs. Sie griff dabei auf ein Prinzip zurück, das sich schon in der Antike bewährt hatte. Man richtete also Stationen ein, an denen die Postreiter oder die Postkutschen mit den Depeschen damals vor allen Dingen vom Kaiserhof eben Pferde wechselten oder die Postillione wechselten, die Post übergeben wurde und möglichst verzögerungsfrei auf diesen Routen von Nord nach Süd verkehrte. Die Nachrichten waren jetzt Tag und Nacht unterwegs. Im Vergleich zu den bis dahin üblichen Botendiensten brauchte die Post bei Taxis nicht einmal mehr die Hälfte der Zeit. Von Innsbruck nach Brüssel keine 6 Tage. Weitere Postkurse, weitere Routen kamen hinzu, unter anderem quer durch Frankreich nach Spanien. Schon bald waren es regelmäßige Verbindungen. Die Reiter starteten an festgelegten Tagen und mit vorgegebenen Beförderungszeiten. Und sie nahmen schließlich auch Post von Privatleuten mit. 1597 entstand daraus die kaiserliche Reichspost, die gegen Bezahlung jedermann offen stand. Im 17. Jahrhundert wurden jedoch immer mehr eigenständige Landespostanstalten gegründet. Sie machten Thurn und Taxis Konkurrenz. In einigen Gebieten musste die kaiserliche Reichspost sogar ihren Dienst einstellen. Das sorgte allerdings für Probleme. Je nachdem, wohin ein Brief befördert werden sollte, waren nun nicht mehr nur Thurn und Taxis zuständig, sondern mehrere Postorganisationen. Da gab es Verhandlungen und dann musste man sehen, wie man mit den anderen Organisationen zurechtkam, zu welchen Bedingungen man die Post weitergeben konnte, wie das Porto aufgeteilt wurde. Das musste erst im Einzelnen ausgehandelt werden. Sobald Grenzen auf dem Postweg lagen, wurde es jedenfalls kompliziert. Wie sollte man den Transport berechnen? Klar, bis zur Grenze des eigenen Postgebiets. Diesen Betrag konnte man schon mal beim Absender kassieren. Das wurde auf dem Umschlag vermerkt. Briefmarken gab es noch nicht. Damit kam der Brief aber eben nur bis zur ersten Grenze. In jedem weiteren Land auf dem Weg ging dann das Rechnen los, erläutert Andreas Hahn. Dieser Brief wiegt so und so viel. Der hat zum Beispiel 2 Unzen Gewicht. Der muss da und dahin transportiert werden. Das ist die und die Entfernung. Und der Entfernung bemisst sich die und die Transportgebühr. Diese Gebühr wurde dann an der nächsten Grenze mit der Postorganisation abgerechnet, die den Brief übernahm. Und die schlug wiederum ihre Gebühren auf und so weiter und so fort. Als ob das nicht schon kompliziert genug gewesen wäre, gab es bei der Sache noch einen weiteren Haken. Viele Länder hatten unterschiedliche Entfernungsmaße, Gewichtseinheiten und Währungen. Die Postbeamten an den Grenzorten mussten in der Lage sein, die Währung entsprechend umzurechnen. Wie viel Gulden entsprach ein Silbergroschen und so weiter. Das aufzurechnen und am Schluss dann sozusagen eine Gesamtsumme zu haben, die dem Empfänger in Rechnung gestellt wurde. Der bekam einen Umschlag überreicht, der übersät war mit Zahlen. Portobeträge, die bereits abgerechnet worden waren, durchgestrichen. Portobeträge, die in eine andere Währung umgerechnet worden waren, durchgestrichen. Aufaddierte Zwischensummen, alles durchgestrichen. Bis auf eine einzige Zahl, die Gebühr, die der Empfänger noch zu entrichten hatte. Sobald der Postdienst nicht mehr in einer Hand lag, bedeutete es einen Riesenaufwand, einen Brief über Ländergrenzen hinweg zuzustellen. Wirklich schnell und günstig konnte das nicht sein. Während in Frankfurt ein neuer Tag anbricht, werden im internationalen Postzentrum alle Briefe nach Mali in einen blauen Luftpostbeutel gefüllt. Auch der Brief aus dem Chiemgau. Gerade einmal rund 10 Kilo kommen durchschnittlich pro Tag zusammen. Über eine 4,5 Kilometer lange Hängebahn gleitet der Beutel in das benachbarte Airmail Center Frankfurt. Dort wird die Post in einen speziellen Flugcontainer verladen. Mit der Maschine um 11.30 Uhr geht es dann los nach Tunis. Luftpost, die mühelos Grenzen überwindet. Anfang des 19. Jahrhunderts war das noch ein ferner Traum. In der Realität hatte der Postverkehr ständig mit Grenzen zu kämpfen. Sogar verstärkt, seit es nach dem Ende des Heiligen Römischen Reichs keine kaiserliche Reichspost mehr gab. Während die industrielle Revolution begann und in Deutschland die Zollschranken fielen, blieb der Briefversand in veralteten kleinstaatlichen Strukturen gefangen. Das zersplitterte Postsystem wurde immer mehr zur Last, erklärt Veit Dizoneit, Abteilungsleiter Sammlungen im Museum für Kommunikation Berlin. Das hing dann damit zusammen, dass die Verkehrsrevolution im 19. Jahrhundert voranschritt, dass die Eisenbahn, die Dampfschifffahrt schnellere Transporte ermöglichten und die Postorganisationen nun überlegen mussten, wie sie damit umgehen. Also man hat jetzt schnelle Transportmittel und an den Grenzen an der Weitergabe, da hakt es und da kommt dann eine Entschleunigung ins Spiel und das wollte man natürlich nicht. Zumal die Wirtschaft immer stärker auf schnelle Kommunikation angewiesen war. Andreas Hahn? Natürlich lag die Idee dann nahe, dass man sagt, können wir das nicht in einer Art großem Postvertrag, an dem ganz viele Länder beteiligt sind, regeln. Also das erste war ein Postvertrag, der den Postverkehr im deutsch-österreichischen Raum regelte und da also Briefe sozusagen den Austausch einfacher machte. 1850 entstand nach dieser Idee der Deutsch-Österreichische Postverein. Seine Mitgliedsländer galten als ein ungeteiltes Postgebiet für den Briefverkehr. Und das Porto wurde deutlich vereinfacht und ermäßigt. Die politische Entwicklung sorgte allerdings dafür, dass dieser Verein nicht allzu lange existierte. Er wurde jedoch zum Vorbild für eine weltweite Zusammenarbeit und bei der übernahm Deutschland eine führende Rolle. Die deutschen Postorganisationen galten als die Postmeisterin Europas, weil Deutschland in der Mitte lag und die Postwege von Nord nach Süd, von Ost nach West durch Deutschland gingen und die vielen Briefe, die schon geschrieben wurden, quer durch Deutschland gingen. Und da musste dann also auch immer wieder ausgerechnet werden, in Listen eingetragen werden und international abgerechnet werden, was dann der eine oder der andere zu bekommen hat. Für eine Regelung, die das vereinfachen sollte, waren die Voraussetzungen günstig. 1840 hatte das Vereinigte Königreich ein Einheitsporto eingeführt, zusammen mit der ersten Briefmarke der Welt, der One Penny Black, die ein Profilbild von Königin Victoria zierte. Andere Länder haben diese Idee dann aufgegriffen. Man konnte also die Gebühren nun ohne Probleme vollständig vorab bezahlen, indem man eine Marke kaufte. Zum anderen hatte der Deutsch-Österreichische Postverein bereits gezeigt, dass das Prinzip eines Postvereins funktioniert. Außerdem war seit 1871 das Deutsche Reich mehr oder weniger auch postalisch eine Einheit. Und zu guter Letzt gab es da noch Heinrich von Stephan. Er hatte das Drama mit dem internationalen Briefversand hautnah mitbekommen. Als 20-jähriger Beamter war er zur Oberpostdirektion nach Köln versetzt worden. Über Köln lief damals die Post von Preußen nach Westeuropa. Für Heinrich von Stephan wurde der weltweite Briefaustausch zur Herzensangelegenheit. Er sah die Post als Kulturinstitut an, die für die Entwicklung der Menschheit von großer Bedeutung ist. Und Post ist etwas Verbindendes, etwas Weltverbindendes. Von Stephan stieg im Postdienst rasch auf und schloss in den 1860er Jahren für Preußen Postverträge mit diversen Ländern ab, von Belgien bis zu den Vereinigten Staaten. Doch diese Einzelverträge entsprachen noch nicht seinem Ideal einer weltverbindenden Einrichtung. 1868 verfasste er deshalb eine Denkschrift betreffend den Allgemeinen Postkongress. Darin beschrieb er den Weg zu einer globalen Postgemeinschaft mit konkreten Vorschlägen bis hin zu einem weltweit gültigen Briefgewicht und Porto. Das wurde dann noch etwas gebremst durch den Deutsch-Französischen Krieg 1870-71, aber 1874 war es dann soweit, dass Vertreter von 21 Postorganisationen von 21 Staaten im September nach Bern fuhren und dort zusammenkamen, um ein Postgebiet zu schaffen für 350 Millionen Menschen, in dem ein Weltposttarif dann existieren sollte. Wobei es sogar 22 Staaten waren, die Heinrich von Stephan zusammengebracht hatte, wenn man Österreich und Ungarn einzeln zählt. Neben den europäischen Ländern saßen Russland, die Türkei, Ägypten und die USA am Verhandlungstisch. Sie einigten sich schließlich am 9. Oktober 1874 auf einen Vertrag betreffend die Gründung eines allgemeinen Postvereins. Der Allgemeine Postverein ist damit eine der ältesten internationalen Vereinigungen überhaupt. 4 Jahre später wurde daraus der Weltpostverein. In der Vereinbarung waren 2 Aspekte besonders wichtig. Artikel 1. Die an gegenwärtigem Vertrage teilnehmenden Länder bilden für den gegenseitigen Austausch der Korrespondenzen zwischen ihren Postanstalten ein einziges Postgebiet. Für dieses Postgebiet wurde ein festes Porto vereinbart, abhängig vom Gewicht der Briefe. Vom vorgegebenen Porto durften die Postanstalten nur unwesentlich abweichen. 2. wichtiger Punkt. Wir verzichten einfach auf eine Erstattung und gehen davon aus, das, was wir an Briefen ins Ausland schicken und wo wir Kosten verursachen, dafür kriegen wir auch wieder Briefe rein, die wir entsprechend transportieren. Ein Auslandsbrief ist dann etwas teurer, dafür bekommen wir etwas mehr Geld, da führen wir ein besonderes Porto für ein. Das machen die anderen Länder genauso. Und in der Summe hat dann jedes Land ungefähr die gleichen Belastungen zu tragen, ohne diesen komplizierten Rechnungsvorgang an den Grenzen. Natürlich war es eine Idealvorstellung, dass sich Einnahmen und Kosten automatisch zwischen den Ländern ausgleichen. Trotzdem hatte diese unkomplizierte Regelung für Jahrzehnte Bestand. Tunesien, früher Nachmittag. Nach knapp 2,5 Stunden Flug landet die Maschine aus Frankfurt auf dem internationalen Flughafen Tunis-Karthago. Etwa ein Drittel der Strecke nach Timbuktu ist geschafft. Gedauert hat es bislang noch nicht einmal einen Tag. Der Beutel mit der Luftpost und dem Brief nach Timbuktu wird umgeladen in eine Maschine, die ein paar Mal die Woche nach Bamako fliegt, der Hauptstadt von Mali. Noch einmal gut 3000 Kilometer weiter im Südwesten. Dass es so reibungslos funktioniert, Post über Ländergrenzen hinweg weiterzuleiten, das verdanken wir auch heute noch dem Weltpostvertrag. Aus den 22 Ländern, die 1874 den Allgemeinen Postverein gegründet haben, sind inzwischen 192 Staaten geworden, erklärt Thomas Baldry. Er ist bei der Deutschen Post Manager Internationale Post. Daraus hat sich ein weltweites Netz ergeben, wo alle Regionen dieser Welt Mitglied sind. Und das ist geregelt als eine Unterorganisation der Vereinten Nationen, also hat entsprechend auch, wenn man so will, einen staatlichen Charakter. Aber vor allen Dingen, sie können wirklich von jeder Ecke in dieser Welt an jede Ecke dieser Welt einen Brief oder ein Paket versenden. Innerhalb einer möglichst kurzen Zeit und ohne, dass irgendwo zusätzliche Gebühren erhoben werden. Eine andere Idee des ursprünglichen Abkommens ließ sich allerdings nicht auf Dauer umsetzen. Dass die Postanstalt, die den Brief annimmt, einfach das gesamte Porto behalten darf. und dass die Verwaltungen der einzelnen Mitgliedsländer nicht mehr untereinander abrechnen müssen. Dafür geht es in der Welt nicht einheitlich genug zu. Wobei man allerdings das komplizierte Umrechnen der einzelnen Währungen untereinander vermeidet, das früher den Postaustausch so schwierig gemacht hat. Mit einer künstlichen Währung, die heißt Sonderziehungsrechte, wird das dann berechnet und dann wird netto nachher sozusagen abgerechnet. Du hast für mich das erbracht, ich habe für dich das erbracht und dann wird das Ganze abgerechnet. Meist einmal im Jahr. Lange Zeit hat das Prinzip des Weltpostvereins mit seinem globalen Postnetz gut funktioniert. Doch in den vergangenen Jahren gab es einige Veränderungen. In vielen Ländern wurden aus staatlichen Postunternehmen private, die stärker gewinnorientiert arbeiten. Außerdem ist die Schreibkultur heute eine andere. Trotzdem ist sich Thomas Baldry sicher, dass der Weltpostverein auch in Zukunft ein entscheidender Faktor sein wird. Zum einen nimmt die Zahl der weltweiten Warensendungen zu, online bestellt im Internet. Auch für solche Sendungen regelt der Weltpostvertrag den Postversand. Es ist ja ein verbindendes Element. Wir haben 20 oder 30 kriegerische Konflikte im Moment in dieser Welt. Wir haben große Herausforderungen durch Umweltkatastrophen. Dort ein funktionierendes postalisches Netz zu haben, ist für einige Regionen überlebenswichtig. Und deswegen, glaube ich, wird der Weltpostverein nach wie vor eine gewichtige Rolle spielen. Unser Brief ist in seinem Postbeutel inzwischen in Bamako angekommen, der Hauptstadt von Mali. Dort übernimmt die Post du Mali. Der Beutel wird geöffnet und der Inhalt von Hand nach Zielregionen sortiert. Eine heißt Timbuktu. Dorthin geht es über die Nationalstraße 6, grob dem Verlauf des Niger folgend, immer weiter Richtung Nordosten. Insgesamt 1000 Kilometer. Noch einmal wird von Hand sortiert nach Bezirk, Ortsteil, Straße. Und nach insgesamt 10 Tagen erreicht der Brief sein Ziel. Das war ein weiterer Radiowissen-Podcast, dieses Mal von David Globig. Regie führte Susi Weichselbaumer.